Heute wird Herr Dr. Alfred Schmidt aus Frankfurt am Main über Gegenwartsprobleme einer materialistischen Erkenntnistheorie sprechen. Ich möchte kurz einige Daten der Vita von Herrn Dr. Schmidt bringen. Herr Dr. Schmidt rezipiert in seiner wissenschaftlichen Ausbildung Begriffe aus der kritischen Frankfurter Schule und entwickelte sie weiter in seinem Schrifttum seit 10 Jahren. 1960 promovierte er mit einer Dissertation über den Begriff der Natur in der Lehre von Marx. Diese Dissertation liegt veröffentlicht vor. Ab 1961 ist er wissenschaftlicher Assistent bei Professor Theodor W. Adorno. Ab 1965 zusätzlich Lehrbeauftragter an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Herr Dr. Schmidt edierte in jüngster Zeit die Zeitschrift für Sozialforschung neu und verfasste dazu eine Schrift, die an die Ausgangslage der Entwicklung der kritischen Theorie in Frankfurt anknüpfend einen neuen Selbstverständigungsprozess der kritischen Theorie der Gesellschaft einleiten soll. Der Titel also dieser Schrift, über diese, die zugleich mit der Edition dieser Zeit Neuedition herausgegeben wurde, verfasst wurde, ist die Zeitschrift für Sozialforschung, Geschichte und gegenwärtige Bedeutung. Dr. Schmidt habilitiert sich zurzeit bei Professor Habermas mit seinem in den letzten 10 Jahren verfassten Schrifttum sowie insbesondere mit einer jetzt entstehenden Untersuchung über die Konstitutionsproblematik in der materialistischen Dialektik. Nun noch einiges zur formalen Abwicklung hier. Der Vortrag wird circa 1/4 Stunde dauern und anschließend soll diskutiert werden. Ich würde jetzt Herrn Dr. Schmidt um seinen Vortrag bitten. Ja, noch eins, also der Referent hat gebeten, dass da er eine Woche jetzt schon bei Studentenveranstaltungen unterwegs ist und stimmlich angestrengt ist, wenn möglich etwas das Rauchen in diesem überfüllten Saal einzuschränken. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zunächst anzeigen, was hier unter Gegenwartsproblemen einer materialistischen Erkenntnistheorie verstanden werden soll. Die meisten von Ihnen wissen, dass die marxische Theorie, insbesondere ihr Wissenschaftsbegriff, in den letzten Jahren, zumal bei uns in Deutschland, indirekt erörtert worden ist, und zwar im Verlaufe des sogenannten Positivismusstreits in der Soziologie. Ich erinnere an die Debatten zwischen Adorno und Habermas auf der einen Seite, Popper und Poppers Schülern, insbesondere Hans Albert, auf der anderen. Auf diesen Streit, der keineswegs abgeschlossen ist, möchte ich nicht eingehen. Stattdessen möchte ich eine spezifisch-philosophische Frage behandeln, die sich angesichts unserer theoretischen und praktischen Bedürfnisse und Interessen in der Gegenwart unabweisbar stellt, nämlich: Wie hätte eine brauchbare materialistische Erkenntnistheorie auszusehen, die gegenüber den Natur-, vor allem aber den Sozialwissenschaften, so etwas wie eine metatheoretische Funktion übernehmen könnte? Ich bitte, den Titel dieses Vortrags ganz streng zu nehmen. Es kann mir nicht darum zu tun sein, völlig zu Ende gedachte Gedanken hier vorzutragen. Mir kommt es zunächst einmal darauf an, die Problematik, wie sie sich im Augenblick wohl stellt, zu bezeichnen. Bei Marx, er war ein Verächter aller Erwägungen über Erkenntnistheoretisches, über Erkenntnis abgelöst von inhaltlichen Fragen. Bei Marx wird der Erkenntnisprozess als Moment und Produkt der Auseinandersetzung von Gesellschaft und Natur behandelt. Und zwar möchte ich von vornherein betonen, in seinen materialen Analysen verfährt er in einer weit bedenkenswerteren Weise als in den immer wieder zitierten Vor- und Nachworten, die zu einer weltanschaulichen Verfestigung beitragen mussten. Ich glaube daher, dass Marx wie nicht wenige andere Denker in seinem Selbstverständnis weit hinter dem zurückgeblieben ist, was seine Schriften am Stoff selber bieten. Die viel genannte Rede vom Kokettieren etwa mit den Kategorien Hegels kann natürlich nicht ernst genommen werden. Die Schriften von Marx, zumal die der Reifenperiode, zeigen sehr deutlich Differenz und Einheit mit der Hegelschen Wissenschaft der Logik. Die moderne Erkenntnistheorie seit Descartes mit ihrer Betonung der Selbstgewissheit des Subjekts als des unumstößlichen Ausgangspunktes allgemeingültiger und notwendiger Sätze, eine Erkenntnistheorie, die mit der Idee von Subjektivität anhebt, die dann bis hin zur Philosophie Hegels entscheidend bleiben sollte. Diese moderne Erkenntnistheorie ist, wie ich meine, zu verstehen allein auf dem Hintergrund der welthistorischen Tatsache, dass sich die natürlich gegenständliche Welt mit dem ökonomischen Übergang von den stationären agrarisch-feudalen zur modern bürgerlichen Gesellschaftsformation, dass sich diese Welt immer mehr als ein Gemachtes, als ein Erzeugtes, immer weniger als ein schlicht Gegebenes darstellt. Die Aneignung von Natur folgt immer weniger dem Modell, dass eine fertig vorliegende Frucht bloß gepflückt zu werden braucht. Je methodischer und umfassender Natur einbezogen wird in den sozialen Lebensprozess, als desto unangemessener musste sich ein Begriff von Erkenntnis erweisen, der sich, wie das in der Antike und auch im Mittelalter der Fall war, wenn ich es einmal so abkürzend formulieren darf, ein Begriff von Erkenntnis, der sich im Nach- und Abbilden an sich seiender Strukturen erschöpft. Immer deutlicher wird das Bewusstsein, dass die Objektivität, die es zu erkennen gilt, in der vorliegenden Gestalt selbst ein bedingtes, keineswegs schlechterdings Gegebenes ist. Die Denkbewegung von Kant bis Hegel trägt dieser in der Wirklichkeit vollzogenen Umakzentuierung vom Objektiven zum Subjektiven in der gesellschaftlichen Arbeitssituation insofern Rechnung, als sie vom kantischen Begriff der Konstitution über den fichteschen Begriff der Setzung bis hin zum hegelschen Begriff der absoluten Vermittlung nachweist, von einer schlechterdings subjektunabhängigen Welt des naiven Realismus kann nicht die Rede sein. Marx nun bleibt der idealistischen Philosophie, genauer, der mit der idealistischen Philosophie einhergehenden Problematik, insofern verpflichtet, als er am traditionellen Materialismus beanstandet, dass dieser Ausdruck und Element antifeudaler Emanzipationskämpfe des westeuropäischen Bürgertums die Wirklichkeit auf die anschaulich gegebene oder doch mathematisierbare physikalische Körperwelt reduziert. So heißt es denn auch bei Christian Wolff: Materialisten sind Philosophen, welche nur die Wirklichkeit eines körperlichen Seins anerkennen. Diese sinnliche Welt nun in der Reduziertheit auf Quantifizierbares war entscheidend für eine bestimmte Stufe der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft. Für Marx aber bleibt diese Kennzeichnung des Wirklichen als des raumzeitlich Seienden, Quantifizierbaren, nicht mehr verbindlich, sondern er versucht, diese Gestalt des Begriffs von Wirklichkeit zu hinterfragen. Und er verständigt sich darüber, dass die Wirklichkeit, wie sie hier notwendig erscheinen musste, eine Wirklichkeit war, die einer bestimmten Gestalt der menschlichen Praxis entsprach. Auf seiner Stufe erhält nun, wie bekannt, der Materialismus einen neuen Inhalt, den der Kritik der politischen Ökonomie. Das aber setzt voraus, dass die Welt nicht länger bloß unter der Form des in der Anschauung Gegebenen, unter der Form des Objekts betrachtet werden kann. Welt und Mensch, Subjektivität und Objektivität können nicht länger unvermittelt einander gegenüberstehen, sondern es gilt zu begreifen, dass eben dieser Gegensatz selber noch aus der vorliegenden Gestalt der historischen Praxis abgeleitet werden muss. Marx versucht nun, und das ist so rein philologisch in seinen Schriften nicht nachzuweisen, wie ich überhaupt glaube, dass bei allem Respekt vor dem, was in den Texten steht, man vor allem die Theorie im Hinblick auf das zu durchsuchen hat, was im Augenblick für uns der entscheidende Gesichtspunkt ist. Ich finde, dass präzise Kenntnisnahme der Texte und konstruierende Fortbildung dieser Texte im Hinblick auf das, was augenblicklich an der Zeit ist, dass diese beiden Wege beschritten werden müssen. Daher meine Hypothese: Es kommt bei Marx zu einer Konzeption, und zwar zu einer Konzeption nicht subjektivistischer Subjektivität. Was soll das heißen? Der marxische Begriff der Subjektivität lässt die Abstraktion eines weltlosen, bloß logischen, bloß denkenden Subjekts ebenso hinter sich wie die nicht minder abstrakte Vorstellung einer subjektlosen Welt. Der hier zuständige Begriff, das wissen Sie, ist der der historischen Praxis in den Thesen und dann auch in der Polemik gegen Feuerbach in der deutschen Ideologie entwickelt. Praxis kein allein anthropologischer, sondern ein erkenntnistheoretischer, wie wir noch sehen werden, erkenntniskritischer, welterschließender Begriff. Praxis heißt hier gegenständliche Tätigkeit oder sinnliche Tätigkeit. Und das ist der neue Gesichtspunkt. Verbleibt die seitherige, von Marx aufgehobene Philosophie, einschließlich übrigens der materialistischen, innerhalb des Wissens als der letztlich entscheidenden menschlichen Verhaltensweise, so wird hier eine qualitativ neue Theorie konzipiert, welche den realen Vollzug der menschlichen Praxis in seinem kognitiven Aspekt berücksichtigt. Die Theorie stellt Probleme, die auf ihrem eigenen Boden nicht zu lösen sind. Wenn Marx in den Pariser Manuskripten schreibt, erst im gesellschaftlichen Zustand, der freilich für ihn erst ganz im Kommunismus erreicht ist, verlieren erkenntnistheoretisch metaphysische Gegensätze wie Subjektivismus und Objektivismus, Spiritualismus und Materialismus, also Gegensätze, um welche die gesamte moderne Philosophie zentriert war, ihr Dasein als solche Gegensätze, nämlich des theoretischen Denkens. Dieser Gedanke schließt ein, das herkömmliche Schema, das die moderne Erkenntnistheorie durchherrscht, nämlich die Sinnlichkeit als ein rein rezeptives, passives Verhalten, das Denken, Verstand, Begriff als Spontaneität, Aktivität, dieses Schema, welches Aktivität und Passivität auf Verstand und Sinnlichkeit verteilt, dieses Schema ist zu durchbrechen. Es gilt die Sinnlichkeit als tätig und die Tätigkeit als sinnlich zu begreifen. Der neue Begriff von Materialität meint jetzt nicht mehr den bloßen Inbegriff physikalischer Körper, sondern die gesamte menschliche Wirklichkeit als alltägliche oder auf höheren Abstraktionsebenen bearbeitete Alltagswirklichkeit in den Wissenschaften geht in diesen Begriff der Materialität ein. Und zwar wird der jeweils gattungs- und sozialgeschichtlich erreichte Stand entscheidend für die Synthesis, für die Einheit der kognitiven Momente. Diese kognitiven Momente sind zugleich solche des realen Arbeitsprozesses. Marx verbindet nun nicht etwa äußerlich eklektisch, wie das in manchen Darstellungen sich ausnimmt, Idealismus und Materialismus, sondern er hebt auf das Energischste hervor. Die Synthesis der kognitiven Momente findet innerhalb der Gesamtrealität der Natur statt. Die menschliche Praxis als einzelmenschliches wie als gesamtgesellschaftliches Subjekt, durch deren Filter, wie Marx einmal schreibt, alle Objektivität hindurchgeht, ist und bleibt deren Raum zeitlicher Bestandteil. Marx' große Leistung ist es, wie ich meine, dass er den Begriff der erkennenden Subjektivität entmythologisiert hat. Dass er gezeigt hat, und da hatte Feuerbach schon einen erheblichen Anteil an der Neufassung von Subjektivität, nicht das Denken denkt, nicht die Vernunft denkt, sondern allemal die leibhaftigen, konkreten, raumzeitlich bedingten, sinnlichen Menschen, wobei zunächst auch wichtig ist, dass diese Menschen entweder Mann oder Frau sind. Bei Feuerbach bereits wird in die Überlegungen zur menschlichen Subjektivität dieses, wenn Sie so wollen, dann psychoanalytisch wichtige Element mit aufgenommen. Zu dieser bloß leiblichen Existenz und ihren Bestimmtheiten treten dann die historisch-gesellschaftlichen hinzu, und zwar so, dass das ursprünglich Gegebene von dem, was geschichtlicher Zutat sich verdankt, im Grunde nur in abstrakto getrennt werden kann, realiter nicht. Ich möchte das noch einmal hervorheben. Der Rekurs auf Subjektivität bedeutet bei Marx nicht, das naturale Sein in die Prozessualität des gesellschaftlichen Seins aufzulösen. Vielmehr gilt es, die wechselseitige Verschränktheit der Momente auf den verschiedenen Stufen der Geschichte zu untersuchen. Ich reite auf diesem Aspekt deshalb so herum, weil Lukács in seinem nun wahrlich legendären Buch Geschichte und Klassenbewusstsein die Marx'sche Lehre, und neuerdings hat das auch selber korrigiert, das muss der Gerechtigkeit halber gesagt werden, weil Lukács in diesem sehr einflussreichen Buch die Marx'sche Lehre als einen, lassen Sie mich einmal sagen, soziologisch verkleideten Erzeugungsidealismus dargestellt hat, einen Idealismus reinen Erzeugens, wobei unbeachtet blieb, dass Marx namentlich in den politisch-ökonomischen Schriften hervorgehoben hat, dass Vermittlung und Setzung nicht identisch sind. In der berühmten Polemik gegen das Gotha-Programm verwahrt er sich energisch dagegen, bei der Untersuchung des Begriffs gesellschaftlicher Reichtum so zu tun, als handle es sich bei der menschlichen Arbeit um einen Actus purus, sondern er sagt, im Gegenteil, in diesen Begriff des gesellschaftlichen Reichtums geht die Natur mit ein. Und darauf zu bestehen, ist deshalb von höchster Wichtigkeit, weil nämlich die These, dass der Arbeit per se das erzeugende Moment zukommt, jenen recht gut in den Kram passt, welche sich zu den Usurpatoren der sachlichen, gegenständlichen Voraussetzungen von Arbeit gemacht haben, nämlich die Produktionsmittel. Sie sehen das also bei Marx, und das ist ein erstes, was man hier, glaube ich, lernen kann, nicht dort die philosophischsten Formulierungen vorliegen, wo er sich der Sprache der Philosophie bedient. Gerade der Fachphilosoph geht ihm da gern einmal auf den Leim. Es ist vielmehr so, dass er in ganz anderen Zusammenhängen auf erstaunliche Einsichten gestoßen ist, die dann aber von der traditionellen Universitätsphilosophie, nur weil sie nicht in der herkömmlichen Sprache formuliert wurden, nicht recht ernst genommen worden sind. Deshalb gilt es aus allen Entwicklungsstufen dieser Theorie das Entscheidende zusammenzustellen und sich nicht auf die bloßen unmittelbar in Hegelscher oder Feuerbachscher Sprache geäußerten Begriffe darauf zu beschränken. Vermittlung und Setzung sind nicht identisch. Gegenständliche Tätigkeit meint allemal die selbstbewusst zweckgerichteter, aber leibhaftig gegenständlicher Menschen, die sich jeweils in bestimmter Form eine selbst immer schon geformte Materie aneignen. In der Erstausgabe des Kapitals, in der Meissnerschen, heute kaum noch erhältlichen Ausgabe, schreibt er: Der Arbeit steht ein Naturstoff gegenüber, ein äußerliches Material, worin sie sich vergegenständlicht. Und er fügt ironisch hinzu, bloß der Hegelsche Begriff bringt es fertig, sich ohne äußeren Stoff zu objektivieren, was freilich in Hegels Philosophie seine innere Vernunft hat, denn der Begriff als die absolute Form ist sich selber auch die absolute Materie. Das aber gehört in eine Diskussion der Hegelschen Logik und sei hier nur am Rande genannt. Ich möchte aber doch hier betonen, die Natur wird keineswegs dogmatisch als ein reines an sich eingeführt. Stets ist sie, ob potenziell oder aktuell, vermittelt durchs Ganze der jeweils herrschenden Produktionsverhältnisse und erscheint für uns in deren Horizont. Auch diejenigen Bereiche der Natur, welche von dem rastlosen Prozess der Gesellschaft noch nicht erreicht sind, können nur relativ auf die bereits angeeigneten gedacht werden und sind insofern negativ auf den Vermittlungszusammenhang stets schon bezogen. Indem also bei Marx das naturale Sein als Substrat gesellschaftlicher Aktivitäten betrachtet wird, unter Berücksichtigung seiner Eigenbestimmtheit wohlgemerkt, wird die abstrakt alternativ gestellte Frage nach der Abhängigkeit oder Unabhängigkeit der sogenannten Außenwelt vom Bewusstsein für ihn ganz unerheblich. Ich erwähne diesen Gesichtspunkt ausdrücklich deshalb, weil sich ja dann im Anschluss an das berühmte Leninsche Buch die ganze Problematik einer materialistischen Erkenntnistheorie und die Schulungsbroschüren erzählen das heute noch immer, darauf reduziert, ob einer anerkennt, dass die Außenwelt ein bewusstseinsunabhängiges Sein hat oder ob er dies nicht tut. Dazu ist zu sagen, die Begriffe Abhängigkeit und Unabhängigkeit der Außenwelt vom Bewusstsein unterliegen selber einer historischen Dynamik. Die Bewusstseinsunabhängigkeit eines Industriekonzerns oder einer riesigen Bank ist etwas ganz anderes als die Bewusstseinsunabhängigkeit irgendeines Steines im Hochgebirge, den eines Menschenfuß nie betreten hat. Kurz, je mehr Subjektivität, gesellschaftliche Prozessualität sich in den geronnenen Tatsachen unseres Lebens, unserer alltäglichen Außenwelt sedimentiert hat, ich möchte sagen, desto bewusstseinsunabhängiger im zu kritisierenden und aufzuhebenden Sinne sind ja diese Tatbestände. In einer Gesellschaft, die es nicht nur zur dauernd wachsenden Naturbeherrschung gebracht hätte, sondern der es gelungen wäre, die Formen ihrer Naturbeherrschung selber zu beherrschen, würde immer weniger als bloß naturwüchsig an sich Seiendes den Menschen von außen widerfahren und der Lebensprozess ginge in steigendem Maße aus den bewussten, solidarischen Aktionen der Individuen hervor. Mit anderen Worten, diese Unabhängigkeit der Außenwelt von uns bezeichnet einen zu kritisierenden und aufzuhebenden Sachverhalt, keineswegs eine ewige Norm für eine Erkenntnistheorie. Das ist hier zunächst einmal zu sagen. Der naive Realismus und er hat auch sein Recht, denn die gesamte traditionelle Philosophie hat vornehm von der Welt des sogenannten naiven Realismus abstrahiert. Das wissen Sie. Aber dieser naive Realismus ist keine Wahrheit letzter Instanz, ein freilich objektiver Schein, der sich auf jeder Stufe des dialektischen Arbeits- und Erkenntnisprozesses als je neue gewordene Unmittelbarkeit ebenso darbietet wie auflöst. Und der hier auszusprechende Satz würde etwa zu lauten haben: Die vom theoretischen, das heißt vom bloß kontemplativen Subjekt, hinsichtlich ihrer Materie unabhängige Existenz der Objekte, ist hinsichtlich der Form, unter der diese Objekte erfahren werden, gerade abhängig vom Tun des praktischen Subjekts. Da aber nun das Kontemplative, das Theoretische und das praktische Subjekt nicht durch eine chinesische Mauer getrennt sind, ist eben stets aufs Neue zu zeigen, wie die Unabhängigkeit des Seins vom Denken gerade vermittelt ist durch die jeweiligen Formen, in der dieses Seins ein Sein für die Gesellschaft, für den jeweils erreichten Stand unserer Produktivkräfte wird. Die Subjekt-Objekt-Spaltung ist alles andere als ein Ursachverhalt, sondern entspringt selber der menschlichen Praxis. Das wusste in gewissem Umfang schon Hegel. Solange der Gegenstand ein bloß gewusster Gegenstand ist, bin ich ganz von ihm erfüllt. Hebe ich ihn nicht als ein fremdes, unabhängiges, mich Begrenzendes von mir ab. Dass er aber ein solches mich Begrenzendes ist, wird nur in dem Maße deutlich, wie die Praxis als zwecksetzender Wille auf diesen Gegenstand einwirkt und sein unabhängiges Dasein gerade zerstört. Hegel hat sehr witzig in der Phänomenologie des Geistes gesagt, dass das Vieh auf der Weide im Grunde schon über diese naiv-realistische Ansicht hinaus ist. Es geht nämlich hurtig auf das Gras zu und verzehrt's. Dieser Akt des Verzehrens des Grases hat aber insofern eine erkenntnistheoretische Relevanz, als dieser Akt beweist, dass es ein absolutes Bestehen der Dinge unabhängig von einem Subjektiven gar nicht geben kann. Theoretische und praktische Subjektivität, individuelles und kollektives, rezeptives und spontanes Verhalten sind realiter so wenig trennbar wie Form und Materie der erscheinenden Welt, menschliche Zutat und ursprünglich Gegebenes. Und indem das so ist, stellt sich für Marx die erkenntnistheoretische Problematik neu. Und zwar kommt es bei ihm, ohne dass er sich dessen je bewusst geworden wäre, zu einer neuen Fragestellung, nämlich er muss gerade materialistisch nach den Bedingungen der Möglichkeit einer intersubjektiv verbindlichen, objektiv gegebenen Erfahrungswelt fragen. Begriffe wie Humanisierung der Natur, Naturalisierung des Menschen, Stoffwechsel von Mensch und Natur, Begriffe, die die Anweisung enthalten, sie im Sinne des Begriffs der Weltkonstitution weiterzudenken. Weltkonstitution im Sinne dessen, was die marxischen Texte angesichts der jetzigen Problemlage implizieren, das hatte ich angedeutet, heißt, das überindividuelle Subjekt ist nicht länger ein Inbegriff rein logischer, einheitsstiftender Funktionen, sondern ein historisch-sozialer Prozess, in welchem die Gattung stufenweise die äußere Natur durch organisierte Arbeit aneignend ihre eigene Natur entfaltet, Wesenskräfte, zu der auch die Momente des Erkenntnisprozesses Sinnlichkeit und Verstand, Anschauung und Begriff zählen. Sie treten in wechselnde Konstellationen zueinander, ganz wie die Menschen ihr produktives Verhältnis zu den sie umgebenden Naturgegenständen ändern. Wobei freilich hinzuzufügen ist, dass Marx dieses Verhältnis nicht nur unter technologischem, sondern mehr noch unter politisch-ökonomischem Aspekt untersucht. Der Kampf der Menschen mit der Natur war bis heute vermittelt durch den Kampf mit ihresgleichen und umgekehrt. Deutlich wird hier, was ich einmal die marxische Situation nennen möchte. Diese ist nicht einfach aus den Schriften zu erschließen, sondern muss heute konstruierend dargelegt werden. Heute, wo Ökonomie, Soziologie und Psychologie sich einzelwissenschaftlich etabliert haben, ist es nicht mehr ohne weiteres möglich, die Frage des problemgeschichtlichen Ort der marxischen Theorie zu überspringen, nicht mehr ohne weiteres möglich, den erreichten Stand der politischen Ökonomie einfach an diesen erreichten Stand anzuknüpfen. Der Begriff der Gesellschaft als der konkreten Totalität bedarf heute einer metakritischen Besinnung. Er kann nicht einfach dogmatisch eingeführt werden. Lassen Sie mich jetzt versuchen, die marxische Situation kurz zu kennzeichnen. Man kann sagen, in dem sehr schwierigen Prozess des deutschen Idealismus, ich meine die Bewegung von Kant bis Hegel, nimmt Marx eine eigentümliche Stellung ein zwischen Kant und Hegel. Durch seine materialistische Kritik nämlich an Hegels absoluter Identität von Subjekt und Objekt wird er zu Kant zurückgeführt, ohne indessen nun das mit dem Subjekt nicht identische Objekt zu einem unerkennbaren Ding an sich zu erklären. Wollte Kants Transzendentalphilosophie ein für allemal die subjektiven Bedingungen der Möglichkeit einer einheitlichen Erfahrungswelt aufweisen, so hält Marx demgegenüber an Hegels begriffener Geschichte des erscheinenden Wissens fest. Subjekt und Objekt sind nicht ein für allemal in ihrer Beziehung zu beschreiben, sondern treten als Subjekt und Objekt gesellschaftlicher Produktion in wechselnde Konstellationen zueinander. Ihre Rollen bleiben nicht abstrakt identisch. Vom Stand der Produktivkräfte hängt ab, wie die Welt dieses eigentümliche Erzeugnis aus formierender Arbeit und formiertem Stoff jeweils beschaffen ist, in welchem Maße Subjektivität das objektive Sein durchdringt, in welcher Proportion in der Welt das als Produkt, menschliche Zutat und ursprünglich Vorhandenes auftreten. Ich habe hier versucht, die marxische Position als einen materialisierten Kritizismus zu beschreiben, von dem ich aber glaube, dass er inhaltlich näher bestimmt werden muss. Die in der offiziellen Geschichte des dialektischen Materialismus tonangebende sogenannte Erkenntnistheorie, Sie wissen es, war ein dogmatischer Abbildrealismus, der die Probleme, die hier angedeutet wurden, gar nicht erst ins Auge bekam, sondern auf kanonisierte Thesen der leninschen Polemik gegen die russischen Anhänger von Mach und Avenarius zurückging. Aber es wäre nun falsch, einfach zu sagen, Lenin ist der Erfinder dieser Simplifikationen. Marx und Engels selber sind dort Hegelianer geblieben, wo sie es als Materialisten nicht hätten bleiben dürfen. Indem sie nämlich Hegels Kantkritik unkritisch übernahmen, fielen sie hinter den wirklichen Gehalt ihrer eigenen Konzeption zurück. Sie wissen, dass Hegel in der Einleitung zur Phänomenologie des Geistes, aber auch in der Logik immer wieder mit großem Scharfsinn gezeigt hat, eine Theorie der Theorie, Spekulationen über Erkenntnis abgelöst von inhaltlich je schon vollzogenen Erkenntnissen, sind gar nicht möglich. Die witzige Formulierung, wer schwimmen lernen will, kann das nur tun, indem er ins Wasser geht. All das hat natürlich Marx und Engels sehr beeindruckt und die Kritik des Dinges an sich im Zusammenhang mit dieser Liquidation einer vor jeder inhaltlichen Erkenntnis stattfindenden Erwägung über Erkenntnis kam ihnen sehr zustatten. Aber sie haben nicht genügend beachtet, dass Hegel der Erkenntnistheorie nur dadurch den Laufpass geben konnte, weil er eben absoluter Idealist war. Nur wenn ich der Identität von Subjekt und Objekt je schon sicher bin, bedarf es keiner Vorerwägungen spezifisch erkenntniskritischer Art und ich halte mich gerade im Rein zusehend, wie Hegel in der Phänomenologie sagt, halte mich rein zusehend an die Selbstbewegung der Sache. Was aber ist die Selbstbewegung der Sache? Die sich als absolutes Subjekt erweisende Substanz. Kurz, Marx und Engels geraten hier objektiv in die Schwierigkeit, mit Kant die Nicht-Identität von Subjekt und Objekt zu behaupten, aber doch mit Hegel die Erkennbarkeit der Dinge an sich. Eine in der Tat prekäre Situation. Daher die Schwierigkeiten, die sich dann in der späteren Geschichte des Marxismus auf ganz anderen Ebenen der Theorie reproduzieren sollten, dort, wo sie als spezifisch erkenntnistheoretische Mängel gar nicht mehr ins Bewusstsein treten konnten. Es kommt mir sehr darauf an, dass Sie hier wirklich sehen, dass hier kein bloß ausgedachtes akademisches Problem vorliegt, sondern dass hier wirklich ein entscheidender Tatbestand zu beachten ist. Sie waren also einerseits beeindruckt von Hegel, von dessen Absage an jede erkenntnisvorgängige Analyse erkennender Subjektivität, glaubten dann auch, die Kritik der politischen Ökonomie in deren inhaltlichem Vollzug selber begründen zu können? Sicher, eine absolute Ursprungsphilosophie wird nicht einfach restauriert werden können. Das hat Hegel gezeigt. Aber die Hegelsche Liquidation von Erkenntnistheorie, Hegel sagt ja, das ist abstrakt, über Erkennen zu reden, ohne immer schon inhaltlich ins Erkennen sich hineinzubegeben. Ja, diese Kritik lässt sich materialistisch nicht ungestraft wiederholen. Bei Hegel ist das, will das Absolute immer schon bei uns sein. Eine sehr schwierige und letzten Endes theologisch vermittelte Sicherheit. Das reine Zusehen Hegels, das im Idealismus seinen guten Ort hat, musste dann verkümmern in der materialistischen Theorie zu einem Abbilden objektivistisch fixierter Tatsachen. Nun, was ist hier angesichts dieser Schwierigkeit zu tun? Marx selber hat, gescheit wie er war, ohne es freilich selber zu artikulieren, hier schon einen Ausweg zumindest angedeutet. Lassen Sie mich ihn bezeichnen. Marx ist also zwischen Kant und Hegel situiert. Mit Hegel verachtet er Erkenntniskritik, mit Kant freilich die absolut idealistischen Voraussetzungen, unter denen diese Verachtung von Erkenntniskritik überhaupt möglich wird. Indem Marx auf der unaufhebbaren Differenz von Form und Materie der Erkenntnis besteht, daher auf der prinzipiellen Unabschließbarkeit des Erkenntnisprozesses, stellt sich die kantische Frage nach den Konstituenzien von Erfahrung objektiv wieder her. Nicht im Sinne einer einfachen Restauration der Transzendentalphilosophie, sondern die Frage nach den Konstituenzien wiederholt sich bei Marx auf dem Boden dessen, was an Hegels Kantkritik akzeptabel bleibt. Insofern ist Marx weder Bewusstseinsidealist noch naiver Realist im Sinne einer Ontologie. Er kombiniert auch nicht idealistische und materialistische Denkmotive, sondern das scheint mir jetzt der entscheidende Punkt. Und so glaube ich, die erste Feuerbach-These interpretieren zu sollen. Marx kehrt den Gedanken der Vermitteltheit alles Unmittelbaren gegen seine idealistische Auslegung. Er hält also das Denkergebnis des Idealismus gegen die idealistischen Voraussetzungen dieses Denkergebnisses fest. An die Stelle einer entstofflichten Subjektivität, Actus purus, reines Erzeugen, tritt nun im praktisch-kritischen Materialismus gegenständliche Tätigkeit als dasjenige, das den einheitlichen Kontext einer alltäglich und intersubjektiv gegebenen Erfahrungswelt unbewusst stiftet. Praxis, Gesamttätigkeit, heißt es in der deutschen Ideologie. Diese Gesamttätigkeit, diese Einheit der Praxis, ist zu unterscheiden von der Vielheit der Praktiken. Praktiken, technologisch, wissenschaftlich-analytischer und auch politischer Art, nämlich Praktiken innerhalb des je schon Konstituierten. Das sind also Tätigkeiten, die zwar in ihrer Totalität die Praxis als solche ausmachen, die aber doch als ein qualitativ unterschiedenes von demjenigen, was den Entwurf von Welt jeweils konstituiert, indem wir uns bewegen, unterschieden werden muss. Deshalb meine ich, dieser Begriff der weltkonstituierenden Praxis und der andere, nämlich der umwälzenden, weltverändernden Praxis, das sind Begriffe auf einem logischen Niveau. Von ihnen ist, wie gesagt, zu unterscheiden, was ich hier ganz kurz die Praktiken nannte, ohne nun zwischen den Praktiken und der Praxis eine absolute Grenze errichten zu wollen. In dem Maße nun, wie der im Vormärz gegen die Philosophie aufgebotene Praxisbegriff die blanke Unmittelbarkeit des partikulären Tuns überschreitet und mit der Gegenstands- und weltkonstitutiven Problematik eine sittliche Problematik einleitet, was den Marxismus namentlich auch mit Fichte verbindet, in eben dem Maße ist das von den materialistischen Autoren geforderte Studium der Wirklichkeit ein zugleich wissenschaftlich-analytisches und in einem neuen Sinne philosophisches Studium. Wissenschaftlich ist es, weil es, wie es in der deutschen Ideologie heißt, vom empirisch-anschaulichen Entwicklungsprozess der Menschen ausgeht. Philosophisch, weil es sich in der bloßen Deskription der Tatsachen dieses Entwicklungsprozesses nicht erschöpft, sondern gegenüber den, wie es dort mit Hegel heißt, selbst noch abstrakten Empirikern die Sache in ihrer Totalität darzustellen sucht. Hier kommen wir auf die Problematik der Objektivität unseres Wissens. Dieser Doppelcharakter des neuen Materialismus ist hier kurz zu streifen. Die Objektivität des Wissens wird nicht einfach schon dadurch geschmälert oder gar aufgelöst, dass weder die sinnliche Welt noch das ihr entsprechende Perzeptions- und Denkvermögen der Individuen Größen sind, die stets in der nämlichen Weise vorliegen. Wie sie sich darbieten, hängt jeweils vom geschichtlich erreichten Stand der Gesellschaft ab. Ohne dass daraus nun ein schrankenloser Historismus zu folgen hätte. Vielmehr ergibt sich aus der einheitlichen Struktur des etablierten Lebenszusammenhangs ein ebenso einheitliches wie epochal gültiges Schema, die dingliche Realität zu erfassen, das sich, ohne den Menschen in seiner präformierenden Rolle bewusst zu werden, als ihr alltägliches Weltbild durchsetzt, als dessen bloße Interpretation die verschiedenen individuellen Schicht-, Gruppen- und klassenspezifischen Perspektiven und Ideologien auftreten. Hierin drückt sich aus, dass die Welt, so sehr sie insgesamt Produkt ist, abhängig vom kollektiven Sein des Zeitalters, sich dem Einzelnen gegenüber als unveränderliche, bewusstseinstranszendente Objektivität darstellt, die Tathandlung, fichtisch geredet, verschwindet in den Tatsachen, die Genesis im jeweils verbindlichen Resultat. Daraus ergibt sich nun die Notwendigkeit, wie ich meine, eine marxistische Analyse des Erkenntnisprozesses auf zwei sachlichen Ebenen zu betreiben, die wechselseitig miteinander verbunden sind, ohne je identisch zu werden, auf der weltkonstitutiven wie auf der kognitiven. Da die Bedingungen der Möglichkeit von Gegenständen der Erkenntnis, also auch von sozialwissenschaftlichen Gegenständen der Erkenntnis, für Marx nicht rein geistig sind, sondern reale Existenzbedingungen, Daseinsformen historisch-gesamtgesellschaftlicher Praxis, fallen sie auch nicht mit den subjektiven, individuellen wie gattungsmäßigen Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis zusammen. Die im Sinne Fichtes genetische Analyse der sinnlichen Welt kommt zu Prämissen gegenständlicher Erfahrung, aber diese Analyse erschöpft den Erkenntnisprozess nicht. Weshalb Marx gegenüber Hegel auch immer wieder betont, der Entstehungsprozess des Konkreten ist nicht mit dem Erkenntnisprozess identisch. Die Art für das Denken, sich das Konkrete anzueignen, muss vom Entstehungsprozess des Konkreten unterschieden werden. Das kognitiv Erste und das genetisch Erste, das sind nicht einfach zusammenfallende Tatbestände. Sie alle wissen, dass Marx im Kapital so tut zunächst, als sei der Kapitalismus vom Himmel gefallen. ist ein fertig vorliegendes System. Alle Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, heißt es hier, stellen sich dar als eine ungeheure Warensammlung und so fort. Und die Bedingungen der Möglichkeit all dessen, was in den ersten wichtigen Kapiteln über Ware, Geld und Kapital entwickelt wird, finden sich in dem berühmten 24. Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation. Der darstellungslogische Ort und der rein genetische Ort einer Sache sind nicht identisch. Feuerbach sagt einmal sehr schön, ein wahrhaft genetischer Denker kommt beim Gegenteil dessen an, wovon er bewusst ausgeht. Worauf ich hier hinaus will. Die Geschichte als narrative Geschichte, als etwas, was die Geschichtsschreibung schildert, ist nicht einfach mit dem theoretischen Konzept Geschichte identisch. Der Übergang vom Sein ins Wesen ist ja bei Hegel bereits eine Rückkehr ins Wesen als in den Grund des Seins. Sodass also das Fortschreiten der Erkenntnis zum Inhalt hat, ein Rückschreiten von den fertigen Ergebnissen zu den Bedingungen der Möglichkeit dieser Ergebnisse. Sodass wir es faktisch mit einer gegenläufigen Bewegung zu tun haben und nicht mit einem Erkenntnisbegriff, der sich als bloßes Abbild der geschichtlichen Genesis darstellt. Diese Tatbestände scheinen mir außerordentlich wichtig zu sein für eine gegenwärtige Besinnung auf die erkenntnistheoretischen Möglichkeiten des Marxismus. Und Garaudy hat erst unlängst gesagt, dass es die allerhöchste Zeit sei, dass wir dieses infantile Stadium einer vorkritischen Philosophie hinter uns lassen, was ja nicht nur damit zu tun hat, dass wir nun schicke Leute sein wollen und nun also auch eine subjektive Reflexion des Erkenntnisprozesses kennen, sondern diese wirklich hier neu zu durchdenkende, von mir nur grob bezeichnete Problematik von Subjektivität in unserer Zeit hat ja die allerentscheidendsten auch außer gnoseologischen Konsequenzen. Wenn das Subjekt, wenn Subjektivität von der strukturalistischen Marx-Interpretation, etwa althusserischer Art, aus dem erkenntnistheoretischen Bereich völlig herausgenommen und einem abstrakt moralischen zugeschlagen wird, dann kommen wir in der Tat nicht über die gegebenen Strukturen hinaus. Wir vergessen über den Strukturen die Tatsache, dass sie selber strukturiert sind. Wir beten eine gewordene Unmittelbarkeit an und wissen gar nicht mehr, dass diese Unmittelbarkeit in der Gestalt, in der sie uns bedrückt, ja das unbewusste kollektive Resultat der Gesellschaft insgesamt und damit auch unserer individuellen Akte ist. Also das Humanistische, sofern es keine bloße Sonntagsphrase ist, sondern wirklich einen theoretischen Gehalt haben soll, findet sich beispielsweise überall dort, wo Marx sich nicht imponieren lässt von den fertigen Objektivitäten, wie sie auf der fetischisierten Oberfläche des gesellschaftlichen Prozesses sich darbieten, sondern wo er beispielsweise sagt, Kapital ist kein Ding, sondern ein an Dingen sich manifestierendes historisches Verhältnis von lebendigen Personen. Wo also gegenüber einer Ökonomie, die den Funktionszusammenhang, das ist marxistisch übrigens nie bestritten worden, der gegebenen Gesellschaft ziemlich angemessen beschreibt, ein ganz anderes methodologisches Interesse ins Spiel kommt, nämlich die Frage, wie es den Menschen denn nun in dieser Gesellschaft konkret ergeht. Das freilich setzt dann auch andere Kategorien ins Spiel, von denen sich die herkömmlichen Sozialwissenschaften relativ wenig träumen lassen. Das aber wäre in anderem Zusammenhang zu diskutieren. Lassen Sie mich wenigstens diese Dinge noch mit ein paar Sätzen abschließen, soweit sich das jetzt leisten lässt. Ich sagte, wir haben eine Gegenstandskonstitutive und wir haben eine kognitive Ebene der Betrachtung zu unterscheiden. Es ist ja so, insofern als die Vermittlungen dann in der Unmittelbarkeit immer wieder verschwinden, wie Hegel sagt, haben wir es ja dann doch mit einer Objektivität zu tun. Freilich jetzt mit einer Objektivität, von der wir gelernt haben unterdessen, dass die Geschichte in ihren Bestand eingegangen ist. Und dann stellt sich die Frage nach dem Objektbezug von Theorie auf eine ganz andere Weise, als wenn ich über die inhaltlichen Bestimmtheiten von Objektivität mich nicht genügend verständige und immer bloß vor mich her murmle, dass das Bewusstsein diese Objektivität widerspiegelt. Ein in der Geschichte der Theorie ja bis zum Verdruss hergebeteter Terminus, der ja eigentlich nichts sagt über die Formen, in denen diese kritisch-praktische Aneignung der Welt geschieht, sondern eigentlich nur dieses immer wieder bestätigt, dass der Inhalt der Erkenntnis mit den Formen der Erkenntnis, wie sie dem Subjekt angehören, nicht zusammenfallen. Kurz, wenn in die Gegenstandswelt das Subjekt auch stets schon eingegangen ist, eine Theorie der Praxis des erkennenden Bewusstseins ist deshalb nicht überflüssig. Erkenntnistheorie als eine Theorie, wie wissenschaftliche Einsichten produziert werden. In diesem Sinne würde der Erkenntnisprozess zur Praxis in einem reicheren Sinne, poetischeren Sinne des Wortes, wenn Sie diesen Begriff strenger nehmen, hinzugehören. Die Art des Objektbezuges ist nach wie vor problematisch. Die naive, den Materialismus seit der Antike belastende Vorstellung, das Sein werde abgebildet oder wiedergespiegelt, sagt über die Formen, in denen diese Aneignung von Welt vermittels historischer Praxis geschieht, nicht das Mindeste aus. Festgehalten, und zwar dogmatisch, ist nur das Moment der Nicht-Identität von Erkennendem und Erkanntem. Wer nach dem Objektbezug des Denkens fragt, stößt auf die Problematik der Konstitution und wird von dieser, gerade als einer materialistisch angesetzten, zurückverwiesen auf den Objektbezug des begrifflichen Entwurfs insgesamt. Weiterhelfen helfen dürfte eine Präzisierung dessen, was Marx die Um- und Übersetzung des Materiellen ins Ideelle nennt, die aktive, den ideologischen Schein auflösende Reproduktion des Konkreten im Weg des Denkens. Ein synthetisch konstruktives Verfahren. Die Theorie hätte den Charakter einer approximativen, modellhaften Annäherung ans Objekt, das in seiner historisch-gesamtgesellschaftlichen Vermitteltheit durchsichtig geworden wäre. Auch in diesem Zusammenhang denkt man wieder an Kant. Wie Kant hält auch Marx unbeschadet der Konstituiertheit des Objektiven an der Adäquationstheorie der Wahrheit fest. Freilich mit dem wichtigen Unterschied, dass für Marx gegenständliche Wahrheit nicht in geistigen Ordnungsfunktionen eines Bewusstseins überhaupt gründet, sondern in der gegenständlichen Tätigkeit gesellschaftlich organisierter Individuen. Meine Damen und Herren, ich bin mir darüber im Klaren, dass das hier nur die Andeutung einer wirklich auszuführenden Problematik ist und dass es insbesondere kaum möglich ist, beim heutigen Stand der Wissenschaften, dass ein einzelner Gelehrter eine solche Aufgabe allein in einsamer Schreibtischreflexion löst. Es wäre erforderlich, dass eine Gruppe von Menschen mit ähnlichen Intentionen jeweils von ihrer Einzeldisziplin her diese Problematik von Weltkonstitution, wie sie der marxischen Theorie jedenfalls immanent zu sein scheint, behandelt. Das aber sind noch sehr große, nicht nur theoretische Aufgaben. Ich darf Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit danken.